ihr in Moria zugestoßen ist. Willst du es uns nicht erzählen? Kannst du nicht wenigstens lange genug bleiben, um deinen Freunden zu berichten, wie du gerettet wurdest?« »Ich habe mich schon zu lange aufgehalten«, sagte Gandalf. »Die Zeit ist knapp. Doch selbst wenn wir ein Jahr Zeit hätten, würde ich euch nicht alles erzählen.« »Dann erzähle, was dir beliebt und was die Zeit erlaubt«, sagte Gimli. »Komm, Gandalf, wie ist es dir mit dem Balrog ergangen?« »Nenne das Unding nicht beim Namen«, sagte Gandalf. Und für einen Augenblick schien der Schmerz wie eine Wolke über sein Gesicht zu ziehen. Stumm saß er da und sah alt aus wie der Tod. »Lange bin ich gestürzt«, sagte er endlich, langsam, als könne er nur mit Mühe zurückdenken. »Lange bin ich gestürzt, und es stürzte mit mir. Sein Feuer war um mich und senkte mich. Dann fielen wir ins tiefe Wasser, und alles war dunkel. Kalt war es wie der Tod, dass mir fast das Herz stehen blieb.« »Tief ist der Abgrund, den Durins Brücke überspannt, und niemand hat ihn je ausgemessen«, sagte Gimli. »Doch hat er einen Grund«, sagte Gandalf, »jenseits allen Lichts und Wissens. Und dort kam ich schließlich an, auf dem tiefsten Grund des Gesteins. Es war noch immer bei mir, sein Feuer war erstickt, doch nun war es ein schleimiges Untier, stärker als eine Würgeschlange. Dort, tief unter der belebten Erde, wo die Zeit nicht gezählt wird, kämpften wir miteinander. Immer wieder umklammerte es mich, und immer wieder hieb ich auf es ein, bis es schließlich in dunkle Stollen entfloh. Keine, die Durins Volk gegraben hat, Gimli Glowinson. In der Tiefe, weit unter den tiefsten Schächten der Zwerge, nagen Wesen an der Welt, die keinen Namen haben. Selbst Sauron kennt sie nicht. Sie sind älter als er. Nun bin ich dort gewesen. Doch ein Bericht von dort würde das Licht des Tages verdunkeln. Meine einzige Hoffnung in dieser verzweifelten Lage war das Unwesen, und ich blieb ihm auf den Fersen. So brachte es mich schließlich wieder in die geheimen Gänge von Khazad-dûm, die es nur allzu gut kannte. Immer weiter hinauf kamen wir, bis an die endlose Treppe. »Lange ist sie verschollen gewesen«, sagte Gimli. »Viele haben gesagt, sie sei nie gebaut worden, außer in der Sage. Aber andere sagen, sie sei zerstört worden.« »Sie ist gebaut worden und nicht zerstört«, sagte Gandalf. »Vom tiefsten Verlies führt sie zum höchsten Gipfel hinauf, eine ununterbrochene Wendeltreppe mit vielen tausend in den Fels gehauenen Stufen, die in Durins Turm endet, auf dem Gipfel der Sedaksigil, der Silberzinne. Dort oben sah ein einsames Fenster in den Schnee hinaus, und davor lag ein schmaler Sims, ein Adlerhorst in schwindelnder Höhe über den Nebeln der Welt. Grell schien die Sonne dort oben, doch darunter lag alles unter Wolken. Es sprang hinaus, und als ich ihm nachsetzte, loderte es von Neuem in Flammen auf. Niemand hat uns zugeschaut, sonst würde vielleicht der Kampf auf dem Gipfel noch in den Liedern späterer Zeitalter besungen.« Gandalf musste lachen, doch was hätte man besingen können? Wer von fern hinaufblickte, hätte denken müssen, dass auf dem Berg ein Gewitter tobe. Donner hätte er gehört und Blitze auf der Celebdil einschlagen sehen, die zurückprallten und zu züngelnden Flammen zerschellten. Wäre das nicht genug? Eine mächtige Wolke von Rauch, Dampf und Qualm stieg um uns auf, Eis regnete herab. Ich warf das Unding nieder und stürzte es von dem hohen Sims herab, und die Flanke des Berges, wo es unten aufschlug, wurde zertrümmert. Dann wurde mir schwarz vor Augen, und ich irrte umher, fern von aller Zeit und aller Besinnung, auf Wegen, von denen ich nicht sprechen will. Ich wieder zurückgesandt, für eine kurze Zeit noch, bis meine Aufgabe erfüllt ist. Und nackt lag ich auf dem Berggipfel. Der Turm hinter mir war zu Staub zerfallen, das Fenster verschwunden, die zertrümmerte Treppe versperrt von verrußtem Geröll. Ich war allein, vergessen, und kein Weg führte von diesem steinernen Horn der Welt herab. Dort lag ich und starrte zum Himmel auf, wo die Sterne vorüberkreisten, und jeder Tag war ein Lebensalter auf Erden. Schwach drang das Rumoren aus allen Landen an mein Ohr, das Wachsen und Vergehen, die Lieder und die Klagen, und das lange, immerwährende Ächzen des überlasteten Gesteins. Und so fand mich endlich Gwaihir, der Windfürst, wieder. Und er hob mich auf und trug mich davon. »Schon wieder muß ich dir zur Last fallen, mein Freund in der Not«, sagte ich. »Eine Last warst du mir beim letzten Mal«, antwortete er, »doch nicht jetzt. Leicht wie eine Schwanenfeder liegst du in meinen Klauen. Die Sonne scheint durch dich hindurch. Ich glaube, du brauchst mich gar nicht mehr. Ließe ich dich fallen, so trüge dich der Wind.« »Bitte lass mich nicht fallen«, keuchte ich, »denn ich spürte wieder Leben in mir. Trage mich nach Lothlorien.« So lautete auch der Auftrag der Frau Galadriel, die mich ausgesandt hat, nach dir zu suchen, sagte er. So kam ich nach Karas Galadhon und erfuhr, dass ihr noch nicht lange fort wart. Dort verharrte ich in der alterslosen Zeit dieses Landes, wo die Tage Heilung und nicht Verfall bringen. Heilung brachten sie auch mir, und ich wurde in Weiß gekleidet. Rat erteilte ich und nahm Rat an. Von dort bin ich nun auf seltsamen Wegen hierher gekommen, und einigen von euch habe ich Botschaften zu überbringen. Für Aragorn wurde mir dies aufgetragen. Elessar, Elessar, wo sind nun die Dunedain? Deine Sippe soll nicht mehr ferne sein, bald schlägt die Stunde der Wiederkehr. Schon reiten die Grauen von Norden her, doch dunkel liegt vor dir der Pfad. Die Fahrt durch das Land der Toten naht. Und für Legolas dies: Legolas Grünblatt, du lebtest bisher im Wald voller Freude. Meide das Meer. Hast du einmal das Schreien der Möwen gehört, ist der Friede der Bäume für dich zerstört. Gandalf schwieg und machte die Augen zu. »Und mir übersendet sie keine Botschaft«, sagte Gimli und ließ den Kopf sinken. »Dunkel sind ihre Worte«, sagte Legolas, »und wenig sagen sie dem Empfänger.« »Das ist kein Trost«, sagte Gimli. »Wie denn«, sagte Legolas, »wär's dir lieber, wenn sie unverhüllt von deinem Tod spräche?« »Ja, wenn sie anderes nicht zu sagen hätte?« »Was gibt's?« sagte Gandalf und machte die Augen wieder auf. »Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich, was ihre Worte bedeuten. Verzeih mir, Gimli, ich habe noch mal über die Botschaften nachgedacht. Aber natürlich ist auch eine für dich dabei, und sie ist weder dunkel noch traurig.« »Und diesen Gruß seiner Dame«, sagte sie, »gib weiter an Gimli Gloinsson, Lockenträger, ich denke dein, doch lass deine Axt nicht vorschnell sein.« »Glücklich die Stunde, da du zu uns zurückkehrst«, rief Gimli, machte einen Luftsprung und sang laut in der seltsamen Sprache der Zwerge. »Los, los«, rief er, seine Axt schwingend, »da Gandalfs Kopf uns nun heilig ist, suchen wir einen anderen, der mit Recht zu spalten ist.« »Der wird nicht schwer zu finden sein«, sagte Gandalf und stand von seinem Platz auf. »Kommt nun. Ein Wiedersehen unter Freunden, die lange getrennt waren, ist schön, aber zeitraubend. Nun ist Eile geboten.« Einen alten, zerlumpten Mantel und ging voran. Hinter ihm drein stiegen sie rasch von der Felsplatte herab und gingen durch den Wald zurück zum Ufer der Entwasser. Sie sprachen nicht mehr, bis sie wieder auf der Wiese am Waldsaum standen. Von ihren Pferden war nichts zu sehen. »Sie sind nicht zurückgekommen«, sagte Legolas. »Das wird ein langer Marsch.« »Ich gehe nicht zu Fuß. Die Zeit drängt«, sagte Gandalf. Dann hob er den Kopf und stieß einen langen Pfiff aus. Die anderen staunten, was seine alten, bartumrandeten Lippen für einen hellen, durchdringenden Ton hervorbringen konnten. Dreimal pfiff er. Und dann glaubten sie von weit her etwas wie ein Wiehern zu hören, das der Ostwind von der Ebene herantrug. Sie warteten gespannt. Nicht lange und Hufschläge kamen näher, zuerst kaum mehr als ein leises Beben des Bodens, nur für Aragorn vernehmlich, der mit dem Ohr im Gras lag. Dann stetig lauter und deutlicher in einem schnellen Takt. »Es kommt nicht nur ein Pferd«, sagte Aragorn. »Selbstverständlich«, sagte Gandalf. »Eines könnte nicht uns alle tragen.« »Drei sind es«, sagte Legolas, über die Ebene hin spähend. »Seht doch nur, wie sie rennen! Da ist Hasufel und neben ihm mein Freund Aroth. Doch beiden voraus kommt ein anderes, ein sehr großes Pferd. Nie habe ich seinesgleichen gesehen.« »Und nie wirst du's«, sagte Gandalf. »Es ist Schattenfell, der Herr der Mearas, der Fürsten unter den Pferden, und selbst König Theoden von Rohan hat nie ein besseres Ross gesehen. Schimmert er nicht wie Silber? Und läuft er nicht leicht wie ein schnell fließender Bach? Er kommt meinetwegen, das Ross des weißen Reiters. Zusammen ziehen wir in den Krieg.« Während der alte Zauberer noch sprach, kam der große Hengst schon den Hang heraufgetrabt. Sein Fell glänzte, und seine Mähne wehte im Gegenwind. Die beiden anderen Pferde folgten ihm in großem Abstand. Sobald er Gandalf sah, fiel er in langsamerem Trab und wieherte laut, kam sachte heran, senkte das stolze Haupt und rieb seine großen Nüstern am Hals des alten Mannes. Gandalf streichelte und beklopfte ihn. »Das war ein weiter Weg von Bruchtal, mein Freund«, sagte er, »aber du bist ja ein kluges und schnelles Tier und kommst, wenn man dich braucht. Weit werden wir nun zusammengehen und uns in dieser Welt nicht mehr trennen.« Bald kamen auch die anderen Pferde herbei und standen still wie in Erwartung von Befehlen. »Wir müssen sofort nach Meduseld, zur Halle Theodens, eures Herrn«, erklärte ihnen Gandalf. Sie neigten die Köpfe. »Die Zeit drängt. Darum, wenn ihr gestattet, Freunde, werden wir reiten. Bitte lauft so schnell, wie ihr könnt. Hasufel soll Aragorn tragen, Aroth trägt Legolas, Gimli setzt sich vor mich, wenn Schattenfell so gut sein will, uns beide zu tragen. Wir wollen nur noch etwas trinken.« »Zum Teil verstehe ich nun das Rätsel von letzter Nacht«, sagte Legolas, als er gewandt auf Aroths Rücken sprang. »Ob sie nun zuerst vor Angst geflohen waren oder nicht, jedenfalls sind unsere Pferde dann Schattenfell ihrem Häuptling begegnet und haben ihn freudig begrüßt. Wusstest du, dass er in der Nähe war, Gandalf?« »Ja, ich wusste es«, sagte der Zauberer. »Ich hatte meinen Sinn nach ihm ausgestreckt und ihn gebeten, sich zu beeilen, denn gestern war er noch weit im Süden des Landes. Schnell wird er mich wieder dorthin tragen.« Nun sprach Gandalf mit Schattenfell, und der Hengst schlug einen scharfen Trab an, der doch nicht zu schnell war für die anderen. Nach kurzer Zeit bog er plötzlich zur Seite ab, durchwatete den Fluss an einer Stelle, wo die Uferböschung flacher war, und führte sie dann nach Süden in die weite, baumlose Ebene hinein. In grauen Wellen wehte der Wind über die endlosen Wiesen hin. Nirgendwo war etwas von Wegen oder Straßen zu sehen, aber Schattenfell kannte kein Zögern. »Er hält geradewegs auf Theodens Hallen, am Fuß des Weißen Gebirges zu«, sagte Gandalf. »So kommen wir am schnellsten hin. Der Boden ist zwar fester im Ost-Emnet, wo der wichtigste Weg nach Norden über den Fluss führt, aber Schattenfell findet auch zwischen allen Sümpfen und Senken hindurch.« Viele Stunden lang ritten sie nun durch die Wiesen in der Nähe des Flusses. Oft stand das Gras so hoch, dass es den Reitern bis zu den Knien reichte, und die Pferde schienen durch ein graugrünes Meer zu schwimmen. Sie kamen an vielen überwachsenen Tümpeln vorüber und an weiten Feldern mit wogendem Riedgras über tückischem Morast. Aber Schattenfell fand seinen Weg, und die anderen Pferde folgten ihm dicht auf. Langsam ging die Sonne im Westen nieder. Ganz hinten auf der weiten Ebene sahen die Reiter sie für einen Moment wie einen roten Feuerball ins Gras sinken. Beiderseits von ihr, tief am Horizont, leuchteten Bergrücken rot auf. Rauch, der die Sonnenscheibe blutrot verfärbte, schien aufzusteigen, als hätte sich das Gras bei ihrer Berührung mit dem Rand der Erde entzündet. »Dort liegt die Pforte von Rohan«, sagte Gandalf, »nun fast genau westlich von uns. In der Richtung liegt Isengard.« »Ich sehe eine große Rauchwolke«, sagte Legolas. »Was mag das sein?« »Kampf und Krieg«, sagte Gandalf. »Reitet zu!« Der König der goldenen Halle. Sie ritten weiter durch den Abend, durch die langen Dämmerstunden und durch die beginnende Nacht. Als sie endlich Halt machten und absaßen, war selbst Aragorn steif und müde. Gandalf gönnte ihnen nur wenige Stunden Rast. Legolas und Gimli schliefen, und Aragorn lag ausgestreckt auf dem Rücken. Nur Gandalf stand auf seinen Stab gestützt und schaute nach Osten und Westen in die Dunkelheit hinaus. Alles war still, nichts Lebendes zu sehen oder zu hören. Als sie wieder aufstanden, war der Nachthimmel mit langen Wolken bedeckt, die ein kühler Wind vor sich hertrieb. Im kalten Mondlicht ritten sie sogleich weiter, ebenso schnell wie bei Tage. Stunden vergingen, und sie ritten und ritten. Gimli nickte ein und wäre heruntergefallen, hätte Gandalf ihn nicht gepackt und geschüttelt. Müde, aber zu stolz, es sich anmerken zu lassen, folgten Hasufel und Aroth ihrem unermüdlichen Führer, einem grauen Schatten, der kaum sichtbar voranlief. Die Meilen zogen vorüber. Der zunehmende Mond versank im bewölkten Westen. Es wurde bitterkalt. Langsam wich im Osten die Dunkelheit einem kalten Grau. Rote Lichtbündel sprangen über die schwarzen Wälle der Emin-Muil weit zu ihrer Linken. Der Morgen wurde klar und hell, ein Wind strich quer über ihren Weg und rauschte durchs wogende Gras. Plötzlich blieb Schattenfell stehen und wieherte leise. Gandalf deutete nach vorn. »Schaut«, rief er, und sie sperrten die müden Augen auf. Vor ihnen erhoben sich die Berge des Südens, weiße Gipfel über schwarzen Streifen. Das Grasland brandete gegen die Hügel zu Füßen der Berge an und ergoß sich in viele Täler, die noch unberührt vom Morgenlicht im Halbdunkel lagen und sich tief ins Innere des Hochgebirges hineinzogen. Unmittelbar vor den Reitern öffnete sich das breiteste dieser Täler wie eine tiefe Bucht zwischen den Hügeln. Weit drinnen erkannten sie ein klobiges Bergmassiv mit einem hohen Gipfel, und am Eingang des Tales stand ein vereinzelter großer Hügel wie ein Wachtposten. Zu seinen Füßen floss, wie ein silberner Faden, ein Bach vorüber, der aus dem Tal herabkam. Und auf seiner Kuppe sahen sie, obwohl noch weit entfernt, einen goldenen Glanz in der aufgehenden Sonne. »Sprich, Legolas«, sagte Gandalf, »sag uns, was du da vor uns siehst.« Legolas schaute voraus, die Augen mit der Hand gegen die aufgehende Sonne abschirmend. »Einen weißen Bach sehe ich, der von den verschneiten Höhen herabkommt«, sagte er. »Wo er aus des Tales Schatten hervortritt, erhebt sich auf der Ostseite ein grüner Hügel, ein Erdwall und mächtige Mauern und eine Dornenhecke umgeben ihn. Darinnen, den Hang hinauf ansteigend, sehe ich Dächer von Häusern, und in der Mitte auf einer grünen Terrasse hoch oben steht eine große Halle, wie sie die Menschen bauen. Trügt mich mein Auge nicht, so ist ihr Dach von Gold, es glänzt weit übers Land hin. Von Gold sind auch die Türpfosten, Männer in schimmernder Rüstung stehen dort, doch alle anderen, die dort wohnen, scheinen noch zu schlafen.« »Edoras heißt dieser eingefriedete Bezirk«, sagte Gandalf. »Und die goldene Halle ist Meduseld, wo Theoden sitzt, Tengels Sohn, der König der Mark von Rohan. Wir kommen bei Tagesanbruch. Nun sehen wir den Weg deutlich vor uns, doch müssen wir vorsichtig reiten, denn es ist Krieg, und die Rohirrim, die Pferdeherren, schlafen nicht sämtlich, auch wenn es von weitem so aussieht. Zieht keine Waffe und führt keine hochfahrenden Reden, rate ich euch allen, bis wir vor Theodens Thron stehen.« klar. Die Vögel sangen, als die Reisenden zu dem Bach kamen. Er floss rasch in die Ebene hinab, und am Fuß der Hügel, wo er ihren Weg kreuzte, beschrieb er einen weiten Bogen nach Osten, um sich mit der Entwasser in ihrem schilfumwucherten Bett zu vereinigen. Das Land war grün, mit vielen Weidenbäumen auf den feuchten Wiesen und an den grasigen Ufern des Baches. Jetzt schon röteten sich in diesem südlichen Land ihre Zweigspitzen, im Vorgefühl des nahen Frühlings. Durch den Bach führte eine Furt zwischen flachen, von vielen Pferdehufen zertrampelten Ufern. Sie ritten hinüber und kamen auf einen breiten, ausgefahrenen Weg, der ins höher liegende Land hinaufführte. Am Fuß des ummauerten Hügels zog sich der Weg durch den Schatten vieler hoher grüner Grabhügel. Auf ihren Westseiten war das Gras mit einem weißen Schleier wie von dünnem Schnee bedeckt. Kleine Blumen wie unzählige Sterne sprossen dort zwischen den Grashalmen auf. »Schaut«, sagte Gandalf, »wie schön diese leuchtenden Augen aus dem Gras blicken. Immer treu werden sie genannt, Simbelmine in der Sprache dieser Menschen, denn sie blühen zu allen Jahreszeiten und wachsen, wo tote Menschen ruhen. Dies sind die Hügelgräber von Theodens Ahnen.« »Sieben Gräber zur Linken und neun zur Rechten«, sagte Aragorn. »Viele lange Menschenleben ist es her, dass die goldene Halle erbaut wurde.« 500 Mal sind seither in meiner Heimat im Düsterwald die roten Blätter von den Bäumen gefallen«, sagte Legolas. »Doch dies dünkt uns eine kurze Zeit.« »Die Reiter der Mark aber dünkt sie so lang«, sagte Aragorn, »dass die Erinnerung an den Bau dieses Hauses nur noch in Liedern bewahrt wird, während die Jahre zuvor im Nebel der Zeiten verschwimmen. Jetzt nennen sie dieses Land ihr eigen und ihre Heimat, und ihre Sprache hat sich von der ihrer Verwandten im Norden entfernt.« Dann begann er leise, Verse in einer getragenen, dem Elben und dem Zwerg unbekannten Sprache zu murmeln. Doch sie hörten ihm zu, denn es klang sehr melodisch. »Das, denke ich, mehr ist die Sprache der Rohirrim«, sagte Legolas, »denn sie gleicht diesem Land, bald volltönend und wogend, bald spröd und streng wie die Berge. Doch kann ich nicht erraten, was es bedeutet, außer dass es von der Trauer sterblicher Menschen erfüllt ist.« »So lautet es in der Gemeinsprache«, sagte Aragorn, »so gut ich es wiedergeben kann. Wo sind Reiter und Ross und das Horn, das weithin hallende? Wo sind Harnisch und Helm und das Haar, das glänzend wallende? Wo ist die Hand an der Harfe? Wo ist das lodernde Feuer? Wo nun Frühling und Herbst und voll reifen Kornes die Scheuer? Lang vergangen wie Regen im Wald und Wind in den Ästen, im Schatten hinter den Bergen versanken die Tage im Westen. Wer wird den Rauch des toten Holzes sammeln gehen oder die flutenden Jahre vom Meer wiederkehren sehen?« So sprach vor langer Zeit in Rohan ein vergessener Dichter zum Gedenken Eols des Jungen, wie er groß und prächtig von Norden heranritt auf seinem flügelfüßigen Ross Felarof, dem Ahnherrn der Pferde. Und so singen die Menschen heute noch des Abends. Gefährten an den Gräbern vorüber. Auf dem Weg, der sich durch die grünen Buckel der Hügel hinaufwand, kamen sie zu den windumwehten Mauern und dem Tor von Edoras. Viele Männer in blanker Rüstung saßen dort, die sogleich aufsprangen und ihnen mit Speeren den Weg versperrten. »Stehen bleiben, ihr Fremdlinge«, riefen sie in der Sprache der Riddermark und fragten nach den Namen der Reisenden und dem Grund ihres Kommens. Aus ihren Mienen sprach Neugier, aber wenig Wohlwollen, und auf Gandalf fielen manche finsteren Blicke. »Zwar verstehe ich eure Worte«, antwortete der Zauberer in ihrer Sprache, »doch nur wenige Fremde verstehen sie. Warum also gebraucht ihr nicht die Gemeinsprache, wie es im Westen Sitte ist, wenn man eine Antwort erwartet?« »König Theodens Wille ist, dass niemand durch sein Tor eingelassen werde, der nicht unsere Sprache spricht und nicht unser Freund ist«, antwortete einer der Wächter. »Niemand ist hier in Kriegszeiten willkommen, außer den Menschen aus unserem Volk und denen aus Mundburg im Lande Gondor.« Wer seid ihr, die ihr in verdächtiger Tracht, unverfroren über unsere Ebene dahergeritten kommt, auf Pferden, die den unsrigen gleichen? Lange haben wir hier gewacht und euch von fern beobachtet. Noch nie haben wir so seltsame Reiter gesehen. Und noch nie ein stolzeres Ross als das eine, das dich trägt. Es ist einer der Mearas, wenn nicht irgendeine Hexerei unsere Augen betrügt. Sag, bist du nicht ein Zauberer oder ein Spion Sarumans? Seid ihr Phantome aus einer Hexenküche? Sprecht nun, aber macht es kurz. Weder sind wir Phantome, sagte Aragorn, noch trügen euch eure Augen, denn in der Tat sind dies eure Pferde, die wir reiten, wie du vermutlich schon wusstest, ehe du fragtest. Doch selten wohl bringt der Dieb das Pferd in den Stall zurück. Hier sind Hasufel und Aroth, die Eomer, dritter Marschall der Mark, uns vor 2 Tagen erst geliehen hat. Wir bringen sie zurück, wie wir ihm versprochen hatten. Ist Eomer nicht inzwischen heimgekehrt? Und hat er unseren Besuch nicht angekündigt? Die Miene des Wachtpostens verriet Besorgnis. Von Eomer habe ich nichts zu sagen, antwortete er. Wenn es wahr ist, was du sagst, wird Theoden gewiss davon gehört haben. Vielleicht ist eure Ankunft nicht völlig unerwartet. Erst vor 2 Nächten kam Schlangenzunge zu uns ans Tor und sagte, dass nach Theodens Willen kein Fremder einzulassen sei. Schlangenzunge, sagte Gandalf und sah den Wächter scharf an, sprich nicht weiter. Ich will nicht zu Schlangenzunge, sondern zum Herrn der Mark selbst. Ich habe es eilig. Willst du nicht hineingehen oder melden lassen, dass wir angekommen sind? Seine Augen funkelten unter den dichten Brauen hervor, als er den Blick auf den Mann heftete. Ja, ich will hineingehen, antwortete der Wächter zögernd. Aber welche Namen soll ich nennen? Und was soll ich von dir sagen? Alt und müde scheinst du jetzt zu sein, doch was in dir steckt, dünkt mich, hart und hitzig. Scharf ist dein Blick und treffend deine Worte, sagte der Zauberer. Denn ich bin Gandalf. Ich bin wiedergekehrt. Und siehe da, auch ich bringe ein Pferd zurück. Hier ist Schattenfell, der große Hengst, den keines anderen Hand zu zähmen vermag. Und neben mir steht Aragorn, Arathorns Sohn, der Erbe von Königen, und nach Mundburg will er gehen. Und hier sind Legolas, der Elb, und Gimli, der Zwerg, unsere Genossen. Geh nun und sag deinem Herrn, dass wir an seinem Tor warten und mit ihm zu reden wünschen, wenn er uns gestatten will, seine Halle zu betreten. Seltsam sind zwar die Namen, die du nennst, doch ich will sie melden, wie du es wünschst, und hören, was der König befiehlt, sagte der Wächter. Wartet hier ein wenig, bis ich euch die Antwort bringe, die ihm zu geben beliebt. Erhofft nicht zu viel. Dies sind dunkle Zeiten. Er ging rasch davon und ließ die Fremden in der wachsamen Obhut seiner Kameraden. Nach einer Weile kam er wieder. Folgt mir, sagte er. Theoden gewährt euch Einlass, doch alle Waffen, die ihr tragt, und sei es auch nur ein Stock, müsst ihr an der Schwelle zurücklassen. Die Türhüter werden sie verwahren. Es öffneten sich. Die Reisenden traten ein und folgten, einer hinter dem anderen gehend, dem Wächter. Ein breiter, mit behauenen Steinen gepflasterter Weg führte den Hügel hinauf, bald in vielen Windungen sachte ansteigend, bald über kurze, ordentlich angelegte Treppenfluchten. Sie kamen an vielen Holzhäusern mit dunklen Türen vorüber. Neben dem Weg floss in einer steinernen Rinne ein klarer Bach, plätschernd und glitzernd. Sie kamen zur Kuppe des Hügels. Den Vorhof der Halle bildete eine grüne Terrasse, von der eine klare Quelle aus einem Stein in Form eines Pferdekopfes herabsprudelte. Ein breites Becken fing das Wasser auf und ließ es in den Bach überlaufen. Eine lange, breite Steintreppe führte zur Terrasse hinauf. Zu beiden Seiten der obersten Stufe waren Bänke aus behauenem Stein, auf denen weitere Wachtposten saßen, die gezogenen Schwerter auf den Knien. Ihr goldblondes Haar hing geflochten auf die Schultern herab. Ihre grünen Schilde zeigten die Sonne als Wappen. Ihre langen Panzerhemden waren blank geputzt und als sie aufstanden, wirkten sie größer als andere sterbliche Menschen. »Dort vor euch ist die Tür«, sagte ihr Führer. »Ich muss zurück zum Dienst am Tor. Lebt wohl. Möge der Herr der Mark euch Gunst erweisen.« Er machte kehrt und ging rasch den Weg hinunter. Die Gefährten stiegen die lange Treppe hinauf. Oben standen regungslos und ohne ein Wort zu sprechen die Wächter und ließen sie nicht aus den Augen. Erst als Gandalf auf die gepflasterte Terrasse am Kopf der Treppe hinaustrat, gaben sie plötzlich mit klaren Stimmen höfliche Grußworte in der Landessprache von sich. »Seid gegrüßt, Ankömmlinge aus der Fremde«, sagten sie und kehrten zum Zeichen des Friedens die Schwertgriffe den Fremden zu. Grüne Edelsteine blitzten im Sonnenlicht. Einer der Wächter trat vor und redete die Besucher in der gemeinsamen Sprache an. »Ich bin Theodens Türhüter«, sagte er, »Hammer ist mein Name. Ich muss euch bitten, hier eure Waffen abzulegen, ehe ihr eintretet.« Legolas reichte ihm sein Messer mit dem silbernen Heft, den Köcher und den Bogen. »Verwahrt sie wohl«, sagte er, »denn sie stammen aus dem goldenen Wald, und die Herrin von Lothlorien hat sie mir gegeben.« Der Mann machte große Augen und legte die Waffen hastig an die Wand, als fürchte